Ich habe den Vortrag in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was eigentlich dieses Libertär überhaupt ist. Und ich werde ganz kurz wirklich nur auf die historischen Ursprünge eingehen und dann vor allem schauen, wie sich der Begriff in der Mitte des letzten Jahrhunderts verändert hat und wie er zu seiner modernen Form gekommen ist und was man üblicherweise darunter versteht im Moment. Danach werde ich über, ja, was ich Online-Libertäre nenne, kurz reden. Also Leute, die in der Zusammentreffen von Computersubkultur und, ja, libertärer Ideologie da irgendwie Gemeinschaften finden und was Neues daraus bauen. Und dann im letzten, also bei diesen gibt es einige, die sich mit digitalem Geld beschäftigt haben und da werden wir uns drei Texte genauer angucken. Und dann im letzten Abschnitt werden wir tatsächlich dann über Bitcoin selber reden, relativ viel über das White Paper, aber auch ein bisschen darüber, wie es funktioniert. Damit sind wir dann quasi auch am Anfang des Vortrags, bei unserem ersten Block angekommen und der Frage, was heißt libertär? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es ziemlich viele, ziemlich auch teils radikal verschiedene Strömungen innerhalb des Libertarismus gibt. Was alle Strömungen des Libertarismus tatsächlich vereint, ist ein Fokus auf die Begriffe Freiheit und Autonomie. Das geht auf der negativen Seite mit der Ablehnung von Autoritäten und starken Institutionen einher. Und was das positiv heißt, das bleibt sehr vage, behaupte ich. Eine ganz grobe Einteilung des libertären Spektrums könnte man meiner Meinung nach anhand von zwei Achsen vornehmen. Zum einen so die Achse der Radikalität. Manche Libertäre fordern die rundheraus die Abschaffung von Institutionen wie einem Staat. Andere sehen den Staat durchaus als Rahmen, durchaus als nötig, aber wollen ihn möglichst minimal halten. Zum anderen könnte man aber auch diese Einteilung anhand einer Links-Rechts-Achse unterteilen, während Libertäre, die sich dem politisch linken Spektrum zuordnen, das Eigentum auch als eine Institution betrachten, die überwunden werden muss, die die Freiheit der Menschen einschränkt. Ist es im rechten libertären Spektrum das Gegenteil der Fall? Da wird das Eigentum als die Grundlage betrachtet, mit der ein Individuum sich gegen einen Staat oder andere institutionelle Zwänge widersetzen kann, sich denen entziehen kann. Und damit ist für rechte Libertäre das Privateigentum im Prinzip die Grundlage der Autonomie des Individuums. Und rechte Libertäre streben deshalb danach, das Privateigentum zu stärken und zu erhalten. Historisch gesehen geht der linke Libertarismus dem rechten Libertarismus weit voraus. Er entstand schon im 19. Jahrhundert als Unterströmung des sozialistischen und marxistischen Denkens und Handelns. Der rechte Libertarismus hingegen entstand erst im 20. Jahrhundert. Er gewann dann aber ab Mitte des 20. Jahrhunderts relativ schnell an Bedeutung. Und vor allem im amerikanischen Diskurs bezeichnet man heute mit dem Begriff Libertarismus eigentlich immer nur diese rechte Variante des Libertarismus. Und auch in diesem Vortrag heute werden wir uns vor allem mit dem rechten libertären Spektrum beschäftigen, weil da tatsächlich die Grundlagen für Kryptowährungen geschaffen wurden, ideologischer Natur. Als Schlüsselfiguren für diesen rechten Libertarismus, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts entsteht, kann man wahrscheinlich die Ökonomen der sogenannten österreichischen Schule der Ökonomie anführen. Die österreichische Schule der Ökonomie, das ist ein Begriff für eine Denkströmung, die im ausgehenden 19. Jahrhundert in Wien entstand. Ihr Begründer oder als ihr Begründer gilt Karl Menger, österreichischer Ökonom, wenig überraschender Art und Weise. Die Grundannahme Mengers war, dass sich die Ökonomie aus Motivationen und Handlungen von Individuen komplett erklären lässt. das ist, und das ist, glaube ich, damals auch explizit so gedacht gewesen, die radikale Gegenposition zu Marx, der ja mit seinem historischen Materialismus argumentiert, dass die Ökonomie sich aufgrund von unpersönlichen, überpersönlichen Kräften entwickelt, nämlich der Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse, die eine neue Art und Weise zu produzieren mit sich führen, die dann eine Veränderung ökonomischer Prozesse mit sich führt. Menger macht die genaue Gegenposition. Menger sagt, es geht immer nur darum, was wollen die einzelnen Leute, und aus den einzelnen Interessen der Einzelnen kann man erklären, wie eine Ökonomie funktioniert. Also es wird auch als methodischer Individualismus bezeichnet. In dieser österreichischen Denktradition stehen dann auch Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek. Die sind beide ein bisschen jünger als Menger, geboren so Ende des 19. Jahrhunderts. Mises müsste um 1870, ich habe es leider nicht ausnotiert, müsste um 1870 geboren sein und Hayek ungefähr 20 Jahre später. Die beiden schreiben also so ab dem zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts werden die sehr aktiv. Und diese österreichischen Ökonomen zeichnen sich auch unter anderem dadurch aus, dass sie jeglicher Form von staatlicher Intervention in die Wirtschaft komplett entgegenstehen. Hayek hat ein Buch geschrieben, Der Weg in die Knechtschaft, in dem er im Prinzip dafür argumentiert, dass jegliche Form staatlicher Intervention in die Wirtschaft eigentlich mehr oder weniger automatisch in einen autoritären Sozialismus, so sowjetischen Typus, münden muss. Hayek hat nicht nur dieses Buch geschrieben, Hayek hat 1974 auch einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Über seine Arbeiten zur Koordinationsleistung von Märkte, und da hat er insbesondere über die Funktion von Preisen gearbeitet. Was für unseren Vortrag heute vielleicht am interessantesten ist, ist seine Kampfschrift zum Geld. Er hat eine Schrift veröffentlicht mit dem Titel The Denationalization of Money, wo er die Entnationalisierung des Geldes fordert. Hayek stellt sich dabei im Prinzip vor, dass eine Reihe von privaten Banken alle ihr eigenes Geld rausbringen und diese verschiedenen Währungen konkurrieren dann auf einem Markt und die Nutzer des Geldes entscheiden dann, welches Geld sie nutzen wollen. Das scheint Hayek, ist für Hayek erstrebenswert, weil er Angst vor dem Geldmonopol der Staaten hat. Denn durch dieses Geldmonopol können Staaten ja Einfluss nehmen auf die Wirtschaft und auch andere politische Ziele damit vorantreiben. Und wie eben gesagt, Hayek ist ein starker Gegner von staatlichen Institutionen, staatlichen Interventionen in die Wirtschaft. Er wird gerne auch als großer Gegenspieler von John Maynard Keynes bezeichnet, dessen Theorie ja wiederum sagt, dass der Staat in die Wirtschaft eingreifen soll, in Momenten der Krise die Wirtschaft stimulieren soll, in Momenten, wo die Wirtschaft floriert, Geld entziehen soll, etc. etc. Hayek bezieht da die Gegenposition. Jetzt muss man natürlich sagen, obwohl die österreichische Schule unzweifelhaft für das, was vor allem in Amerika heute Libertarismus heißt, also dieser rechte Libertarismus, dass die österreichische Schule für den zwar von enormer Bedeutung ist, aber dass einige der Schlüsselfiguren für diese Denkschule, unter anderem Hayek und Mises zum Beispiel, den Begriff Libertär selber für sich so nie gebraucht haben. Ein anderen Ökonom, der einige Bedeutung für die Entstehung des Libertarismus oder die Transformation des Libertarismus hatte, war Milton Friedman. Den Namen hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört. Auch Friedman war ein vehementer Gegner von Keynesianismus, von Sozialismus sowieso und eigentlich auch von allen Formen interventionistischer Wirtschaftspolitik. Er ist relativ viel für seine Arbeiten bekannt geworden, in denen er sich für Privatisierungen ausgesprochen hat, unter anderem Privatisierung des Schulsystems mit so einem Voucher-System. Aber er hat unter anderem auch eine Geldtheorie entwickelt, den sogenannten Monetarismus. Ich kann sicherlich keine Einführung in den Monetarismus geben, da bin ich nicht firm genug. Ich traue mir aber mal die Behauptung zu, dass es sich um eine sehr restriktive Geldpolitik hat, die eher sehr zögerlich nur bereit ist, die Geldmenge zu erhöhen, um zum Beispiel Wirtschaftsaktivität zu stimulieren und die sehr getrieben ist von einer Angst vor Inflation, also dem Verfall des Geldwertes. Und dieser Verfall des Geldwertes ist in erster Linie schlecht für Gläubigerinnen, also diejenigen, die anderen Geld geliehen haben, und ziemlich gut für Schuldner, weil die nominellen Schulden bleiben gleich, aber de facto ist das dann mehr oder weniger Geld. Und man sieht so, dass diese Art von Geldtheorie schon auch immer eine gewisse Tendenz dazu hat, Investoren gegenüber anderen Wirtschaftsteilnehmern zu bevorzugen. Man kann jetzt nicht von dieser Friedmanschen Geldtheorie irgendwie direkt zum Bitcoin gelangen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das werden wir aber später noch in mehr Detail sehen. Ich glaube aber, dass diese Grundtendenz mit der Inflationsangst, die doch an dieser Stelle schon im libertären Diskurs angelegt ist, und die werden wir bei Bitcoin auch nochmal wieder entdecken. Eine nächste Figur, die man in der Entwicklung des Libertarismus nennen kann, wäre Friedmans Sohn, David Friedman. David Friedman gilt als eine der Gründungsfiguren des Anarchokapitalismus, was so die radikalste Unterströmung des rechten Libertarismus ist. Also diese Idee, dass man den Staat abschaffen kann, weil kapitalistisch organisierte Märkte ja alles das organisieren können, was wir brauchen, und auch das, was derzeit durch Staaten organisiert ist, und dass das dann noch viel besser ist, wenn das nicht der Staat macht, sondern wenn das über Märkte und selbstinteressierte Wirtschaftsteilnehmer ja geregelt wird. Als andere Gründungsfigur des Anarchokapitalismus muss man dann wohl Murray Rothbard nennen. Murray Rothbard ist ein amerikanischer Schüler von Mises. Und ja, auch er hat vor allem diese Theorie des Anarchokapitalismus verbreitet. Zu Rothbard ist aber interessant, dass er sich sehr deutlich und eindeutig bewusst ist, dass libertär als Begriff eigentlich dem linken Spektrum entspringt. Also es gibt eine Stelle, wo er sich tatsächlich offen darüber freut, dass ihm eine Aneignung eines Begriffs vom politischen Gegner gelungen ist, mit der Aneignung des Begriffs Libertarismus. Zum anderen ist bei Rothbard noch interessant, dass er sehr bewusst versucht hat, die Grenze zwischen links und rechts zu verwischen oder als überholt darzustellen und seine eigene Theoriebildung auch jenseits dieser Grenze zu verorten. Ich glaube, es ist keine Unterstellung, darin ein strategisches Manöver zu sehen, um Anhänger auch im linken politischen Spektrum zu finden. Denn Rothbard hat erkannt, dass seine Theorie auch gewisse Parallelen hat zu gewissen linken Strömungen. Zum Beispiel entwickelt Rothbard eine sehr anti-interventionistische Haltung in der Außenpolitik. In einer Zeit, in der gleichzeitig der Vietnamkrieg tobt, gegen den ja viele Linke protestiert haben. Und auch der sogenannte War on Drugs, der von Linken, glaube ich, oft kritisiert wurde und als konservative Schikane und, naja, aufgefasst. Dieser War on Drugs ist auch den Libertären tatsächlich verhasst, und auch hier versucht Rothbard, die Parallelen zwischen links und rechts klarzumachen, um auch Linke erreichen zu können. Um diese kleine Einführung in den Libertarismus jetzt aber noch abzuschließen, will ich auch noch auf zwei andere Namen eingehen, die nicht aus der ökonomischen Wissenschaft kommen. Der erste wäre Robert Nozick. ein amerikanischer Philosoph. Nozick hat 1974 ein Buch geschrieben mit dem Titel Anarchy, State and Utopia. In diesem Buch entwickelt Nozick eine politische Philosophie, die im Endeffekt auf einen Minimalstaat hinausläuft. Wird manchmal auch als Night Watchman State bezeichnet. Eigenschaft dieses Staates ist, dass er eigentlich möglichst wenig tut. Er hat die Aufgabe, die natürlichen Rechte, also körperliche Unversehrtheit und diese Dinge, seiner Bewohnerinnen zu schützen. Und er hat auch den Zweck, das Eigentum dieser Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Aber darüber hinaus darf dieser Staat niemals selber aktiv werden, sei es als ein Staat, der Infrastruktur zur Verfügung stellt, irgendwelche Formen von Gesetzen erlässt, Schulen baut, all diese Sachen, die unsere Staaten so tun. Nozick gehört damit ganz klar zur etwas moderateren Fraktion unter den Libertären, die nicht die Abschaffung des Staates fordern, sondern hier einen Minimalkompromiss suchen. Eine andere Idee, die Nozick entwickelt, betrifft die Verteilungsgerechtigkeit. Ob eine Verteilung gerecht ist, zeigt sich für Nozick ausschließlich daran, ob die Modalitäten, wie sie zustande gekommen sind, gerecht waren. Gerechtigkeit ist also für Nozick ausschließlich ein Gerechtigkeitsurteil kann Nozick also nur auf Grundlage eines Prozesses treffen und nie auf Grundlage eines Ergebnisses. Also wenn man das jetzt ganz plump auf seinen Extremfall hinauslaufen lässt, dann würde Nozick es als gerecht bezeichnen, wenn eine Person auf legalem Wege durch käuflichen Erwerb etc. alle Lebensmittel der Welt bei sich konzentrieren würde und danach entscheiden würde, dass manche Menschen verhungern müssen. Solange er diese Lebensmittel auf gerechtfertigtem Weg erhalten hat, wäre das für Nozick gerecht. Würden dann diese Hungernden sich allerdings entschließen, diesen Lebensmittelmonopolisten auszubeuten und würde ihm dadurch auch überhaupt kein großer Schaden entstehen, das wäre nach Nozick auf jeden Fall als ungerecht zu betrachten, weil, naja, Diebstahl kein legaler Erwerb ist. So viel zu Robert Nozick. Die letzte Person, die wir uns noch kurz anschauen wollen, ist Ayn Rand. Ayn Rand studierte Geschichte und Drehbuchschreiben in Russland und emigrierte dann in den 20er Jahren in die USA. In ihrem späteren Leben verfasste sie sehr viele Essays zu ethischen, ökonomischen und politischen Fragen. Diese Rand'sche Philosophie zeichnet sich durch eine radikale Ablehnung des Altruismus aus, sowie durch ein ungebrochenes Lob der Rationalität und ja, des Egoismus. Rand ist eine bekennende Anhängerin eines Laissez-faire-Kapitalismus und obwohl sie sich tatsächlich rein faktisch eigentlich immer gegen den Begriff Libertarismus gewehrt hat, sie hat die Libertären als, naja, blöde Anarchisten irgendwie ein bisschen verachtet, steht trotzdem außer Frage, dass ihr Werk und ihre Ideen sehr großen Einfluss auf das libertäre Spektrum gehabt haben. Bekannter denn als Philosophin dürfte Rand allerdings als Schriftstellerin sein. Ihre beiden bekanntesten Werke hier sind The Fountainhead von 1943 und Atlas Shrugged von 1957. Atlas Shrugged handelt von einem Streik der wirtschaftlichen Eliten gegen einen ausufernden Sozialstaat. Also da ist das Szenario, dass der Sozialstaat mit seinen ganzen Auflagen und Steuern die armen produktiven Kapitalisten ganz schlimm melkt. Und diese Kapitalisten ziehen sich dann zurück in eine kleine Enklave und verweigern sich diesem lästigen Sozialstaat. Und dort haben sie dann ihr Paradies der freien Wirtschaftsaktivität und der Marktwirtschaft. Eine solche Fantasie fügt sich natürlich hervorragend in ein rechtslibertäres Weltbild. Und der Versuch, eine solche Enklave zu schaffen, der wird uns vermutlich noch das ein oder andere Mal begegnen im Verlauf dieses Vortrags. Wenn auch nie richtig explizit, aber ich denke, die Idee ist präsent über weite Strecken. Ihr anderes Buch, The Fountainhead, ist vor allem wegen seiner Hauptfigur irgendwie interessant. Im kompromisslosen, ehrgeizigen Architekten Howard Roark hat Rand sich im Prinzip ein Idealbild des rationalen Egoisten geschaffen. Dieser Roark ist eine Figur, die ganz, ganz genau weiß, was sie will und die alle Mittel nutzt, um dieses Ziel zu erreichen. Roark unterliegt nie irgendwie sowas wie Mitleid oder dem Wunsch, gefallen zu wollen, oder ordnet sich aus irgendwelchen anderen Gründen Normen unter, die nicht seine eigenen sind. Für Roark gilt quasi nur Roark, und für Rand ist eine solche egoistische Stärke ein erstrebenswertes Ziel. So viel zu diesem ersten Block. Ich hoffe, das hat einen kleinen Einblick in das libertäre Spektrum gegeben. Also vor allem, wie es heute in den USA existiert. Wie gesagt, kommen wir jetzt zum zweiten Abschnitt, den ich Online-Libertäre übertitelt habe. Schnittmengen zwischen dem Libertarismus und der seit den 60er Jahren entstehenden Computersubkultur gibt es wirklich ohne Ende. Der britische linke Politikwissenschaftler Richard Brabook hat in seiner Arbeit in den 90ern, das sich sehr intensiv mit diesen Parallelen und Schnittmengen zwischen der libertären Ideologie und dieser Computersubkultur beschäftigt. Und er arbeitet dann sowas wie eine Ideologie der Computerlibertären heraus, die Barbrook als Californian Ideology bezeichnet. Er beginnt dann seine Analysen mit Ted Nelsons Xanadu-Projekt von 1960. Ein Vorläufer des World Wide Webs, wurde nie fertiggestellt. Dann zieht er lange Entwicklungslinien vom Whole Earth Catalog bis zum Wired Magazine und betrachtet dann auch so Organisationen wie die Electronic Frontier Foundation oder The Well und alle Verbindungen, die zwischen diesen, ja, Gruppen bestehen. Wir werden uns heute nicht in dieser Breite mit den Online-Libertären beschäftigen, sondern ich habe, wie gesagt, ein paar einzelne rausgesucht, die ich für besonders wichtig für die Entstehung des Bitcoin betrachte, weil sie sich zu Geld geäußert haben. Oder solche, die durch besonders, und naja, eigentlich tun sie immer auch beides. Sie zeichnen sich dann auch eigentlich immer durch sehr klare Bekenntnisse irgendwie zu libertären und anarchokapitalistischen Positionen aus. Eine zentrale Gruppe, aus der im Prinzip alle drei, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, entspringen, waren die sogenannten Cypherpunks. Auch mit dieser Gruppe beschäftigt sich Brabrook relativ viel. Und auch wir werden jetzt kurz beginnen mit den Cypherpunks. Die Cypherpunks gehen auf eine Gruppe an Tech-Entrepreneuren und Informatikern aus der Bay Area zurück. Unter ihnen so die zentralen Figuren üblicherweise werden John Gilmore, Eric Hughes und Timothy May genannt als, ja, Schlüsselfiguren für die Gründung. Diese Cypherpunks trafen sich einmal monatlich, um über Fragen der Privatsphäre im Internet, über Verschlüsselungsalgorithmen und alle möglichen verwandten Themen zu diskutieren. Aber diese monatlichen Treffen waren vermutlich nicht das Wichtigste. Zu der Cypherpunk-Gruppe gehörte auch eine Mailingliste, und die hat deutlich größere Bedeutung, glaube ich. Es ist fest davon auszugehen, dass die meisten Listenmitglieder nie persönlich ein Cypherpunk-Treffen besucht haben. Diese Liste unterlag keinen Aufnahmebeschränkungen und war unmoderiert. Das heißt, jeder und jede konnte beitreten, wenn sie verstanden hatte, wie eine Mailingliste funktioniert. Was 1992, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, 1992 wurde diese Gruppe gegründet, war das vielleicht nicht jeder, aber im Prinzip konnte jeder beitreten und jeder, der dann beigetreten war, konnte auch die ganze Liste mit allem erfreuen, was ihm oder ihr so in den Kopf gekommen ist. Diese Liste wuchs dann sehr schnell. 1994 haben wir schon 700 Mitglieder und irgendwann an der Spitze waren es, glaube ich, auch mal über 2000. Damit geht das Ganze dann aber auch schon wieder zu Ende, denn viele waren dann ziemlich genervt von einer, ziemlich oft redundanten Nachrichtenflut. Und ich meine, jeder kann sich ja vielleicht vorstellen, wie so eine Mailingliste mit 2000 Leuten funktioniert, wenn dann jeder halt schreibt, was er denkt. Ja, und da Gründungsmitglied John Gilmore die Liste auf seinem Server gehostet hat, konnte der dann auch einfach sagen, na, jetzt habe ich keine Lust mehr und der Liste den Saft abdrehen. So viel zur kurz gefassten Geschichte des Cypherpunks. Privatsphäre und Anonymität im Internet sind aber natürlich nicht nur libertäre Themen, sondern beschäftigen ja durchaus eine Vielzahl von Menschen und das quer durch das politische Spektrum. Und es lässt sich auch über die Cypherpunk-Mailingliste nicht sagen, dass da nur Libertäre waren. In einem FAQ zur Liste findet sich dann zum Beispiel die Aussage, dass es zu keiner Frage eine einheitliche Position aller Mitglieder gäbe. Und die Frage, ob alle Mitglieder Anarchokapitalisten seien, wird in diesem FAQ auch verneint. Es wird aber gleichzeitig dann doch gesagt, dass die meisten Libertäre sind. Man könnte jetzt, aber das würde ich für eine Diskussion hinten anstellen, natürlich überlegen, ob auch hier so ein bewusstes Manöver gefahren wird, um durch die Wahl eines, naja, vielfältig anschlussfähigen Themas, so Privatsphäre im Internet, und so ein richtig klares Bekenntnis zu einer politischen Ideologie und diese zur Schau gestellte Offenheit gegen abweichende Meinung, dass das alles strategische Mittel sind, um auch politisch Andersdenkende im Prinzip für die eigenen Ideen gewinnen zu können. Also ähnlich wie diese Versuche Rothbards mit der Antikriegsbewegung und dem Widerstand gegen den War on Drugs. Also so ein Versuch, über das Links-Rechts-Spektrum hinauszukommen. Um jetzt zu verstehen, warum das Thema Anonymität im Internet so ein wichtiges für diesen kapitalistisch-libertären Diskurs geworden ist, ist es sehr empfehlenswert, sich mit einem Text zu befassen, der schon ein bisschen vor der Gründung des Cypherpunks geschrieben wurde. Nämlich 1988. In diesem Jahr veröffentlicht der spätere Cypherpunk-Gründer Timothy C. May sein Crypto-Anarchist-Manifesto. Crypto-Anarchie ist der Name, den May seiner eigenen Ideologie gibt. Und diese Ideologie ist sehr klar einfach eine Anpassung anarchokapitalistischer Ideen an die neuen technischen Möglichkeiten seiner Zeit. Dieser Text von May ist super kurz, es sind nicht mal 500 Worte und dann überrascht es natürlich nicht, dass es sich auch nicht um ein detailliertes Programm oder um eine hochkomplexe Analyse handelt. Was viel mehr überrascht, ist, dass May sich sehr ausgiebig bei Karl Marx und Friedrich Engels bedient. Nicht nur der Titel ist irgendwie eine Anspielung auf das Manifest der Kommunistischen Partei. Auch der erste und der letzte Satz in Mays Manifest sind offensichtlich Variationen auf dieses kommunistische Manifest. Er beginnt mit dem Satz, "A specter is haunting the modern world. The specter of crypto-anarchy." Und er schließt sein kurzes Pamphlet mit dem Satz "Arise, you have nothing to lose but your barbed wire fences." Was natürlich die Aussage, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus, und erhebt euch, ihr habt nichts zu verlieren außer eure Ketten. Ungefähr so im kommunistischen Manifest. Diese Parallelen sind ziemlich parallel, aber es sind nicht nur diese formellen Parallelen, die sich zwischen den beiden Texten finden. Auch in der Argumentationsstruktur bedient sich May sehr stark bei Marx und Engels und beim kommunistischen Manifest. Die Argumentation läuft ungefähr so. May erwartet eine soziale und ökonomische Revolution. So fangen auch Marx und Engels an. Die Gewissheit, dass diese Revolution kommen wird, zieht er aus den technologischen Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit und jenen, die er für die nähere Zukunft erwartet. Für May zählt er unter die ersteren vor allem die Public-Key-Verschlüsselung, also ja, Verschlüsselungsalgorithmen. Eigentlich eine Reihe von Verschlüsselungsalgorithmen. Ich werde nicht Public-Key-Verschlüsselung erklären, aber es sind eine Reihe von Verschlüsselungssoftware und Netzwerkentwicklungen, die nach May diese neue Zeit einleiten werden. Und in denen, die er noch unter die Entwicklungen, die er für die nähere Zukunft prognostiziert, gehört die Leistungssteigerung von Computern. Und von dieser Leistungssteigerung erwartet er, und das hat sich dann tatsächlich auch ja bewahrheitet, dass enorm viele Leute sich Computer leisten können und diese Computer auch relativ komplizierte Programme ohne Probleme fahren können, womit ja auch komplizierte Kryptographie ökonomisch bezahlbar bleibt. Oder wird eigentlich erst. Und das, diese Form der Argumentation erinnert ja sehr stark an Produktivkräfte in der Argumentation von Marx und Engels. Und auch bei Marx und Engels ist es ja schon so, dass es letztendlich die Produktivkräfte sind, die die Ketten einer überholten Gesellschaft sprengen. Sie deklinieren das für den Feudalismus durch, der vom Kapitalismus, von der bürgerlichen Gesellschaft dann gesprengt wird, und prognostizieren das dann ja für die kommunistische Revolution. May macht das im Prinzip sehr ähnlich. Er sieht auch eine durch technische Entwicklung erzwungene Revolution der Gesellschaft. Aber May stützt sich auch nicht nur auf Marx und Engels, er führt auch noch zwei historische Beispiele an, um seiner These Nachdruck zu verleihen. Zum einen den Buchdruck, von dem May behauptet, dass er die mittelalterlichen Gilden entschieden geschwächt hätte, und den Stacheldraht, dem er enorme Bedeutung für den Frontier Capitalism bei der Besiedlung des amerikanischen Westens zuschreibt, weil die Kolonialisten dann mit Stacheldraht ihre neuen Ranches abstecken konnten. Wir können jetzt natürlich nicht erörtern, oder ich will hier nicht erörtern, ob May jetzt der Theorie von Marx und Engels gerecht wird, und auch nicht erörtern, ob Marx und Engels Theorie so sinnvoll ist. Wir sollten uns stattdessen eher anschauen, was für May aus dieser technologischen Entwicklung dann direkt folgt. Nämlich eine Welt, in der Menschen miteinander kommunizieren, in der sie miteinander handeln und Verträge schließen können, ohne auch nur ihren Namen preisgeben müssen, geschweige denn irgendeine andere Information über sich selbst. Und auch Dritte können in dieser Kryptowelt, in der jeder verschlüsseln kann, auch Dritte können in dieser Welt nicht nachvollziehen, wer wann mit wem worüber gesprochen hat, denn die Kommunikation ist nicht zurückverfolgbar. Dass May auch schon in diesem sehr frühen Text explizit auf elektronische Verträge eingeht oder beziehungsweise sie eigentlich nur nennt, ist bemerkenswert, weil das ist ein Thema, das ihn und andere Libertäre noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Werden wir in Kürze nochmal darauf eingehen. Schauen wir jetzt aber weiter, was aus dieser vollständigen Anonymität folgt, also worin die soziale und ökonomische Revolution besteht. Zum einen behauptet May, dass sich die Natur von Vertrauen und Reputation in dieser Kryptowelt grundlegend ändern wird. Er führt das aber nicht weiter aus. Zum anderen stellt er fest, dass es Staaten enorm behindern wird, in ihrem Versuch Steuern einzutreiben, aber auch in ihrem Versuch, die ökonomische Aktivität seiner Bürgerinnen und Bürger zu regulieren. Und dieser Punkt, dass der Staat nicht mehr so Steuern eintreiben kann und nicht mehr den Bürgern in ihre Wirtschaftsaktivität pfuschen, den macht May tatsächlich in diesen 500 Worten ganze dreimal. Ist ihm also sehr, sehr wichtig. Noch wichtiger ist vermutlich nur die dritte Folge, die May sieht, nämlich die Entstehung von neuen Märkten. Märkten für alles Mögliche. Drogen, Unternehmensgeheimnisse, Staatsgeheimnisse, Auftragsmorde. Das sind die vier Dinge, die May explizit nennt. Dafür soll es nach May dann Märkte geben in der Kryptoanarchie. May merkt dann aber auch an, dass natürlich den Staaten, wie sie so jetzt existieren, ja, das nicht so ganz so gut in den Kram passen dürfte, wenn die Kryptoanarchie entsteht, und er lamentiert dann, dass der Staat die Entwicklung hemmt. Aber er ist auch gleichzeitig überzeugt, dass der Staat diese Entwicklung nicht aufhalten können. Also, dass die Kryptoanarchie kommen wird, weil die technische Entwicklung nun eben in diese Richtung gegangen ist. Und deshalb endet er seinen kurzen Text ja auch mit dem Ausruf, ihr habt nichts zu verlieren. Da wird auch deutlich, dass er jemand ist, der das sehr stark begrüßt, diese Entwicklung. Ich denke, mit dieser kleinen Textanalyse sollte klar geworden sein, warum Anonymität so wichtig für die Online-Libertären ist. Also, dass sie quasi ein Werkzeug ist, und zwar das zentrale Werkzeug, um ihre Utopie zu verwirklichen. Und das im Zweifel auch gegen Widerstände. Die Anonymität ist quasi das Werkzeug, um die Enklave der Kapitalisten gegen den Sozialstaat zu zimmern, wenn wir an diese Ayn Rand-Fiktion nochmal kurz zurückdenken wollen. Den nächsten Text, den ich kurz besprechen will, ist Eric Hughes' Cypherpunk Manifesto von 1993. Eric Hughes war auch eines der Gründungsmitglieder der Cypherpunks. Und naja, das Cypherpunk Manifesto ist offensichtlich geschrieben als ein Manifest für die Cypherpunks. Der Text liest sich viel weniger radikal als der Text von May. Den größten Teil des Texts nehmen Hughes Überlegungen zur Privatsphäre ein. Privatsphäre definiert er als Kontrolle darüber, wer was über mich erfahren kann. Also die Möglichkeit, sich nicht oder nur teilweise zu offenbaren, das ist für Hughes die Privatsphäre. Er beschreibt dann in diesem Text, ist auch ein sehr kurzer Text, hat glaube ich 2 Seiten oder so, beschreibt er dann auch noch, dass von den großen gesichtslosen Organisationen, er meint Staaten, Großunternehmen etc., kein Respekt für die Privatsphäre erwartet werden kann. Eher das Gegenteil, Großunternehmen, Staaten, die haben alle ein Interesse daran, dass wir eigentlich keine Privatsphäre haben, so Hughes' These. Und daraus zieht er dann einen sehr naheliegenden Schluss, nämlich irgendwer muss jetzt Software schreiben, um diese Privatsphäre zu schützen. Und das bringt so ein aktivistisches Moment, so ein produktiv-konstruktives Element irgendwie in diese ganze Bewegung rein, weil bei May stellte sich das ja irgendwie noch so dar, dass ja die Kryptoanarchie ja von alleine kommen wird, weil sich die Technik ja eh entwickelt. Und hier schafft Huge den Unterschied. Er sagt, ich und mit mir die Cypherpunks, wir schreiben jetzt diesen Code, um die Privatsphäre zu schützen und stellen den hier allen zur Verfügung und teilen den mit allen und fordert auch dazu auf, mitzuarbeiten an diesen Instrumenten zum Schutz der Privatsphäre. Was an Huge Text außerdem noch bemerkenswert ist, ist, dass auch Huge schon relativ viel Zeit darauf verwendet hat, wohl über digitales Geld nachzudenken. Er nennt digitales Geld mehrfach in diesen zwei Seiten und er bezeichnet es auch als eins der zentralen Projekte der Cypherpunks neben digitalen Signaturen, auf die wir auch gleich nochmal kurz zu sprechen kommen werden, und anonyme E-Mail-Forwarding-Systeme. Was zu Huge Online oder Digitalgeld zu bemerken ist, ist, dass er betont, dass es sich um ein Bargeld handelt. Also Cash ist immer sein Begriff, Digital Cash, not Digital Money. Und diese Betonung des Bargeldcharakters liegt halt darin, dass Bargeld offensichtlich die anonymste Form von Geld ist. Und diese Anonymität schwebt Huge natürlich auch für Bezahlvorgänge im Internet vor. So viel dann zu Eric Huge. Wir springen dann nochmal 5 Jahre weiter, also in das Jahr 1998. Da veröffentlicht ein weiterer Cypherpunk einen für die Entstehung des Bitcoin entscheidenden Text. Der Mann heißt Wei Dai oder Wei Dai. Ich weiß leider nicht, wie man es korrekt ausspricht. Und dieser Mann entwirft in besagtem Text ein Konzept für ein anonymes Geld- und Bezahlsystem. Dieses Geld- und Bezahlsystem nennt er B-Money. Und man muss zu B-Money auf jeden Fall dazu sagen, dass es ein Entwurf war, ein Gedankenexperiment. Das Ganze wurde nie realisiert. Und wir werden auch gleich sehen, warum vielleicht. Wir können bei Dai auf jeden Fall sehen, dass er in aller Direktheit an Timothy May anknüpft. Er beginnt seinen Essay mit den Worten "I'm fascinated by Tim May's crypto anarchy." Also hier ist ein super klares Bekenntnis zum Libertarismus oder eigentlich zum Anarchokapitalismus sogar. Ja, dann eröffnet Dai seinen Essay danach mit 2 Paragraphen, wo er sich Gedanken über den Staat macht. Er sagt, in Tim Mays Crypto Anarchy ist der Staat überflüssig. Und dann denkt er erstmal darüber nach, was so die Funktionen des Staates sind. Und die erste Funktion, die er im Staat sieht, ist, die Bürger vor Gewalt zu schützen. Und er kommt dann irgendwie zu der irrigen Annahme, dass in der Kryptoanarchie, wenn keiner die echten Namen und die echten Aufenthaltsorte von anderen kennt, dieses Problem gelöst sei. Also, dass der Staat dann keine Menschen mehr vor Gewalt schützen muss. Wie man zu so einer Überlegung kommt, ist mir ein absolutes Rätsel, weil offensichtlich kann ich ja auch einfach auf die Straße gehen und jemanden verprügeln, ohne ihn vorher nach seinem Namen zu fragen. Ignorieren wir einfach mal diese logische Schwäche. Ich weiß nicht, besser damit umzugehen. Die zweite Überlegung Dais zum Staat ist sowieso interessanter. Denn Dai erkennt den Staat als Ermöglicher der Marktwirtschaft im Prinzip an. Das sagt er nicht so ganz so klar, aber indirekt steckt es doch drin, wenn er behauptet, dass effektive Zusammenarbeit 2 Dinge erfordert. A medium of exchange and the way to enforce contract. Ja, und direkt im darauffolgenden Satz stellt er dann fest, naja, gegenseitig ist es der Staat, der beides zur Verfügung stellt. Der Staat stellt das Geld zur Verfügung und der Staat gewährt auch die Rechtssicherheit und stellt sicher, dass Verträge im Zweifel durchgesetzt werden können. Ich meine, als ob es noch irgendeines Beweises bedurft hätte, diese Reduktion des Staats auf die beiden Funktionen Schutz vor physischer Gewalt und Sicherstellung von Vertragsbeziehungen zeichnen ja Wadai offensichtlich als den Libertären aus. Ja, dass ein Staat auch andere Funktionen zum Beispiel in der Daseinsfürsorge wahrnehmen könnte, das scheint ihm gar nicht in den Sinn zu kommen. Naja, kommen wir zu seinem System. Die erstgenannte Staatsfunktion wird ja laut Wadai automatisch durch die Anonymität geregelt. Und um diese zweite Staatsfunktion ersetzen zu können und den Staat abzuschaffen, genau dieses Problem soll sein B-Money lösen. B-Money ist ein Netzwerk pseudonymer Nutzerinnen und jede davon hat eine eigene eindeutige Signatur, an der sie erkannt werden kann und die auch niemand fälschen kann. Also hier finden wir dann die digitalen Signaturen, die Hughes schon als großes Cypherpunk-Projekt angesprochen hat. Ja, außerdem pflegt dann in Wadai's B-Money-Netzwerk jede Nutzerin eine Liste mit Pseudonymen, also mit allen Pseudonymen des Netzwerks und den zugehörigen Kontoständen, also den Kontoständen, die zu diesem Pseudonymen gehören. Wenn jetzt eine Nutzerin an einen anderen Nutzer irgendwie Geld überweisen will, dann postet sie eine öffentliche Nachricht, also sendet eine Nachricht an alle Netzwerkmitglieder. Und alle Netzwerkmitglieder nehmen dann ihre persönliche Liste, korrigieren den Betrag in ihrem Account nach unten und setzen den Betrag des Empfängers nach oben. Ziemlich einfache Idee erstmal. Dann stellt Wadai ja aber fest, dass es nicht nur Geld braucht, sondern auch die Möglichkeit, Verträge durchzusetzen. Und das ist eigentlich der größere Teil des B-Money-Essays. Auch Verträge werden genauso wie Überweisungen öffentlich gepostet und von allen gespeichert. Verträge brauchen aber nicht nur die elektronische Signatur der überweisenden Partei, sondern die elektronischen Signaturen von drei Parteien. Zum einen den beiden Vertragsparteien und dann noch einer dritten Nutzerin oder eines dritten Nutzers, der oder die im Fall eines Streites dann vermittelt. Ein Vertrag enthält dann einen eigentlichen Vertragsgegenstand, zum Beispiel X garantiert A's Hausaufgaben bis zum so und so viel und so und so viel korrigiert zu haben, woraufhin A garantiert Betrag Y zu überweisen. Also das ist der eigentliche Vertragsgegenstand und daneben enthält dieser Vertrag dann noch sogenannte Vertragsstrafen, die fällig werden, sollte einer der beiden Parteien den Vertrag brechen. Und wenn dann alle drei Parteien den Vertrag digital signiert haben und öffentlich gepostet, dann wird für diesen Vertrag automatisch ein neues Konto erstellt, das zu dem Vertrag gehört. Und auf dieses neue Konto überweisen beide Vertragsparteien dann jeweils die maximalen festgelegten Vertragsstrafen. Und dann das Ende eines Vertrags kommt dann zustande, ebenfalls durch signierte Nachrichten aller drei Parteien. Wurde der Vertrag einfach ohne Beanstandung erfüllt, dann wird das so gepostet und dann wird das Geld entsprechend den Vereinbarungen im Vertrag dann auf die beiden Parteien wieder ausgeteilt und der Vertrag selber und sein zugehöriges Konto werden wieder gelöscht. Wird der Vertrag dann nur unzureichend erfüllt, dann einigen sich die drei Parteien darüber, wie das Geld auf dem Vertragskonto jetzt aufgeteilt werden soll. Und wenn sie sich einig werden, dann posten sie diese Einigung an alle im Netzwerk und danach passiert im Prinzip das Gleiche. Das Geld wird an alle aufgeteilt. Etwas wirr wird es dann, wenn die drei Parteien sich nicht einig werden. Das scheint mir nicht zu Ende gedacht. Dai schreibt dazu, if the parties to a contract cannot agree on an appropriate conclusion, even with the help of the arbitrator, also der dritten Partei, each party broadcasts a suggested reparation, fine schedule, and any arguments or evidence in his favor. Each participant makes a determination as to the actual reparations and or fines and modifies his accounts accordingly. Mit Participant im letzten Satz bin ich nicht ganz sicher, wen Wei Dai meint, aber ich vermute, dass er damit tatsächlich alle Netzwerkmitglieder meint und nicht nur die drei, die im Vertrag genannt sind, die er ja Parties nennt. Aber wenn ich, wie ich den Satz dann lesen würde, haben wir das Problem, dass ja jeder selber entscheidet, wie er die Accounts belastet. Und dann hätten wir in den unterschiedlichen Datenbanken der unterschiedlichen Nutzer unterschiedliche Beträge für unterschiedliche Pseudonyme gespeichert. Also im Register von Nutzerin A hätte dann Nutzerin Z nur 10 B-Money, während in der Liste von Nutzerin B Nutzerin Z gleichzeitig 20 B-Money hätte. Und das scheint mir irgendwie nicht besonders sinnvoll. Naja, was mir des Weiteren bei diesem ganzen B-Money-Konzept nicht so richtig klar geworden ist, ist, wiefern es sich bei diesen ganzen Nachrichten um standardisierte Nachrichten handelt, die dann tatsächlich von Computern verarbeitet werden können und für die die Nutzer eigentlich nichts machen müssen. Oder ob das tatsächlich Nachrichten sind, die die Nutzerinnen lesen müssen und auf die sie dann reagieren müssen. Diese komplette Konfliktmediation scheint mir sehr schwer rein maschinell zu bewerkstelligen zu sein. Weil sollte es dann irgendwie zum Äußersten kommen, müsste ja jede Nutzerin im Prinzip eine Entscheidung treffen. Und da muss man dann auch überlegen, wenn das ein großes Netzwerk ist, ein internationales Netzwerk, an dem viele Leute teilnehmen, dann können da ja schnell mal mehrere 10, 20, 100, 1000 Streitfälle am Tag entstehen. Und das könnten die Nutzer ja dann eigentlich nicht mehr bearbeiten. Aber ich denke, hier wird dann irgendwie deutlich, dass B-Money halt ein Konzept geblieben ist. Und hier sieht man vielleicht, warum es nie realisiert wurde. Zu der Frage der Verträge sei noch ganz kurz angemerkt, dass auch May in seinem Text Cyphernomicron von 1994 sich schon mal mit der Frage beschäftigt, wie Verträge in der Kryptoanarchie funktionieren sollen und wie man die durchsetzen kann. Gibt da ein Kapitel, das heißt Contracts and Crypto Anarchy. Dabei kommt May allerdings überhaupt nicht zu irgendeiner Form von Lösung. Er betont nur sehr krass, wie wichtig Verträge sind und versucht dann tatsächlich, Verträge als sowas wie eine anthropologische Konstante darzustellen. Also zumindest scheint mir, dass das ist, was er tut, wenn er dann Freundschaften und Beziehungen als Form von Verträgen bezeichnet. Diese Gleichsetzung von Freundschaften und Beziehungen mit juristischen Verträgen scheint mir ziemlicher Humbug. Aber auch wie unbeholfen dieser Vergleich auch sein mag, ich glaube, man kann hier sehen, wie groß die Bedeutung des Konzepts Vertrag im libertären Weltbild ist. Kleiner Exkurs, kommen wir aber zu B-Money zurück, denn einen Aspekt von B-Money haben wir noch nicht besprochen und das ist die Frage der Geldschöpfung. Wie entsteht eigentlich B-Money? Und Dai macht hier gleich zwei Vorschläge. Beide Vorschläge involvieren die Lösung von Rechenproblemen durch Computer. an diese Rechenprobleme, die von den Computern gelöst werden sollen, stellt Wei Dai drei Anforderungen. Ihre Lösung darf nicht schon bekannt sein. Das ist eine relativ plausible, naheliegende Anforderung. Dann muss sich der Rechenaufwand eindeutig bestimmen lassen. Und zu guter Letzt legt er auch fest, dass die Lösung dieser Rätsel keinen anderen Wert haben darf. Also darf nur diesem Zweck dienen. Wer dann diese Rätsel löst, unterscheidet sich in den beiden Vorschlägen, die Wei Dai unterbreitet. Im einen Fall kann jederzeit diese Rätsel lösen, das Ergebnis an das Netzwerk senden und dann erhält er oder sie dafür eine Gutschrift im Gegenwert des Energieverbrauchs, der zur Berechnung der Lösung des Ergebnisses nötig war. Im zweiten Vorschlag wird dann etwas anders vorgegangen. Da stimmen alle Nutzerinnen in regelmäßigen Abständen darüber ab, wie viel die Geldmenge erhöht werden soll. Und nachdem man dann eine Quote der Geldmengenerhöhung abgestimmt hat, können Nutzerinnen und Nutzer sich bewerben, können Gebote abgeben in Form von solchen Rätseln, um einen Teil dieses Geldes zu schöpfen. Also die überbieten sich in der Kompliziertheit der Rätsel, die sie lösen. Und wenn jemand sagt, ich löse ein so und so kompliziertes Rätsel für so und so viel neues Geld und niemand anders löst ein komplizierteres Rätsel für die gleiche Menge Geld, dann löst dieser Nutzer danach das Rätsel und bekommt dafür die Menge Geld. Dai ist aber im Falle der Geldschöpfung sehr ähnlich, dass seine Überlegungen dann noch in einem relativ frühen Stadium sind. Damit kommen wir auch zum Ende des zweiten Abschnitts und können uns nun tatsächlich dem Bitcoin widmen. Dafür springen wir noch einmal 10 Jahre in die Zukunft. Wir sind jetzt im Jahr 2008. Im Herbst 2008 wird auf der Mailingliste, The Cryptography Mailinglist, sehr kreativer Name, das Bitcoin White Paper veröffentlicht. Bei dieser Liste handelt es sich um eine der Mailinglisten, die in den frühen Nullerjahren auf die Cypherpunk-Liste gefolgt sind, nachdem Gilmore die Liste aufgelöst hat. Also hier haben wir direkt eine Verknüpfung zwischen den Cypherpunks und auch Bitcoin. Der Autor dieses White Papers, das da gepostet wurde, nennt sich Satoshi Nakamoto. Aber eigentlich geht man sehr, sehr fest davon aus, dass es sich dabei um Pseudonym handelt. Es gibt von Nakamoto keine Fotos, es gibt von Nakamoto keine Videos, es gibt keine Sprachaufnahmen. Es hat ihn nie jemand gesehen, es hat ihn nie jemand getroffen. Darüber hinaus ist Nakamoto noch nach eigener Angabe Japaner. Es gibt aber keine einzige Äußerung im gesamten weiten Internet von ihm, die sich ihm zulassen, ordnen ließe, auf Japanisch. Während wir gleichzeitig sehr viele E-Mails und Blogbeiträge haben, die öffentlich zugänglich sind, die man im Internet finden kann, die in fehlerfreiem britischen Englisch geschrieben sind. In diesem online zugänglichen Schriftverkehr geht es aber auch ausschließlich um Bitcoin. Nakamoto gibt eigentlich nichts über sich preis, keine einzige Anekdote, kein gar nichts. Das bestätigen dann auch diejenigen, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben, um Bitcoin weiterzuentwickeln. So, ehemalige Leiter der Bitcoin-Entwicklung, Fons Adriasen, sagt zum Beispiel, ja, sobald ich eine persönliche Frage gestellt habe, die so persönlich war, wie geht's dir, überschritten hat, so, da kam keine Antwort. Das hat Nakamoto einfach ignoriert und ist dann mit den technischen Aspekten fortgefahren, die es zu klären galt. Aber nicht nur persönliche Details über Nakamoto fehlen uns, auch politische oder weltanschauliche Aussagen sind ehrlich gesagt ziemlich spärlich. Nakamoto schreibt eigentlich fast nicht über die Idee hinter Bitcoin, nur an so einer Handvoll Stellen, auf die wir gleich eingehen werden, sondern schreibt im großen Teil über technische Probleme der Realisierung. Ob das daran liegt, dass er sich als Coder, also mit Code, wohler fühlt als mit Worten, das behauptet er in einer Mail, oder ob auch er potenzielle Bitcoin-Nutzer oder Entwicklerinnen nicht durch politische Aussagen abschrecken will, keine Ahnung. Werden wir wohl auch nicht erfahren. In einem Nebensatz findet sich dann tatsächlich mal die Aussage, dass Bitcoin gut für die libertäre Sache sei. In einer anderen Mail äußert Nakamoto die Vermutung, dass die Begeisterung für Bitcoin in den 90ern bestimmt viel größer gewesen wäre. Und mit in den 90ern, damit ist sicherlich der Diskurs unter den Cypherpunks oder auf der Cypherpunk-Mailingliste gemeint, mit dem Nakamoto wohl doch mit einiger Sicherheit vertraut ist. Wer sich eben bei der Beschreibung von Beamon Money schon stark an Bitcoin erinnert gefühlt hat, das ist halt kein Zufall. Nakamoto führt diesen Essay von Wei Dai in seinem White Paper auch als Quelle an. Vielleicht ist Nakamoto auch mit dem politischen, ideologischen Diskurs des Cypherpunks so zufrieden, dass er dem nichts mehr hinzuzufügen hat und sich nur noch als ausführender Programmierer betrachtet. Auch das wäre denkbar. Das wäre vor allem gut nachvollziehbar, sollte sich eine der Spekulationen als wahr erweisen, dass Nakamoto tatsächlich einer der Cypherpunks ist. Oder ja, ist. So viel zur Person Nakamoto. Das soll dann an dieser Stelle genug sein. Gehen wir ein auf diese detailliertesten Stellen, die ich eben schon erwähnt habe. Genau, die detaillierteste Argumentation für den Nutzen von Bitcoin findet sich in den ersten beiden Paragraphen des White Papers. Und in Anbetracht unseres heutigen Diskurses über den Bitcoin scheint es absurd, welche Bedeutung Nakamoto sogenannten Micropayments beimisst, also so diesen Bezahlungen von Kleinstbeträgen von ein paar Cent oder nicht mal einem Cent. Solche Zahlungen sind mit Zahlungsdienstleistern wie PayPal tatsächlich nicht möglich. Die fordern einen Mindestbetrag. Und ja, um gerade solche Mikrotransaktionen möglich zu machen, hat Nakamoto wohl den Bitcoin konzipiert. So stellt es sich zumindest im White Paper dar. Denn für diesen Mindestbetrag, den Zahlungsdienstleister veranschlagen, macht Nakamoto die Kosten verantwortlich, die Zahlungsdienstleistern dadurch entstehen, dass Transaktionen umkehrbar sind und dass den Zahlungsdienstleistern im Streitfall Mediationsaufgaben zukommen. Und er macht auch diese Umkehrbarkeit von Transaktionen dafür verantwortlich, dass Händler und Händlerinnen zu ihrer eigenen Sicherheit mehr Informationen über ihre Kunden und Kundinnen sammeln, als sie jetzt unbedingt brauchen würden. Diese beiden Probleme sieht Nakamoto nicht bei der Bezahlung mit Bargeld, aber eben im Online-Bereich, weil hier Transaktionen nur mit so einer dritten Partei möglich sind, also nur mit einem Zahlungsdienstleister. Hier kann man dann ganz klar die Parallelen zu Eric Hughes und dem Wunsch nach digitalem Bargeld wiedererkennen. Da gibt es auch noch eine Mail von Nakamoto, wo er dann schreibt, er stelle sich die Nutzung von Bitcoin so einfach vor, wie ein paar Cent in so einen Getränkeautomaten zu schmeißen. In Diskursen über Bitcoin wird oft über das Auslassen des Cutting Out of the Middleman geschrieben. Und was bei der Betrachtung des White Papers dann sehr interessant ist, ist, dass das eigentlich nur eine Folge von dem Wunsch ist, diese Kleinstüberweisungen tätigen zu können. Also den Middleman auslassen ist eine Notwendigkeit. Und auch diese Anonymität ist eigentlich vor allem dafür da, um ökonomisch sinnvoller, Kleinstbeträge überweisen zu können. Denn logisch, wenn es so teuer ist, Geld zu überweisen, dann muss auch ein gewisser Betrag überwiesen werden, damit sich das Überweisen lohnt. In dieser Hinsicht könnte man dann natürlich sagen, dass Bitcoin ein krachender Misserfolg war. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Das liegt, glaube ich, im Design begründet. Und das wollen wir uns jetzt abschließend noch ein bisschen genauer anschauen. Beim Design von Bitcoin übernimmt Nakamoto viel von Wei Dai. Zum Beispiel die Verwendung von Pseudonymen, die dezentrale Speicherung von Kontoständen auf vielen unterschiedlichen Computern. Damit einhergehend die öffentliche Bekanntgabe aller Transaktionen an alle Netzwerkmitglieder und die Lösung von Rechenproblemen zur Schöpfung von neuem Geld. Nakamoto modifiziert allerdings all diese Elemente ein bisschen und verbindet diese Elemente auch neu. Und es ist vermutlich sinnvoll anzumerken, dass Nakamoto sich um den ganzen komplizierten Teil mit den Verträgen auch drum rumdrückt. Bitcoin kann keine Verträge. Bitcoin kann nur Überweisungen. Ja, im Prinzip den ersten Punkt von Wei Dai übernimmt Nakamoto 1:1. Wir haben Pseudonyme. Dadurch ist die Privatsphäre gewährleistet. Auf Grundlage dieser Pseudonyme wird miteinander interagiert. Das mit den Transaktionen, mit den Speicherungen der Kontostände funktioniert im Bitcoin-Netzwerk dann ein bisschen anders. Es werden keine Kontostände in dem Sinne gespeichert, sondern es werden Transaktionen gespeichert. Aber wenn man, und zwar in einer chronologischen Liste, und dann kann man aber natürlich auf Grundlage dieser chronologischen Liste immer nachvollziehen, ja, welchen Kontostand eine Person im Prinzip de facto immer hätte. Für Computer ist sowas auch überhaupt kein Problem. Die können das ziemlich schnell, die können das ziemlich aufwandslos. Also im Effekt ist es so, als würden die Kontostände gespeichert. De facto werden aber die Transaktionen gespeichert und nicht die Kontostände. Das wird auch gleich nochmal wichtig. Bezüglich der Bekanntgabe der Transaktionen, der öffentlichen Bekanntgabe der Transaktionen, ist Nakamotos Protokoll um einiges raffinierter als Wei Dais Vorschlag, einfach alle Computer über einen einzigen öffentlichen Kanal zu verbinden. Ich habe mir überlegt, ich erspare euch die technischen Details dieser Lösung, aber im Prinzip kann man sagen, dass bei Nakamoto nicht alle Nutzer über einen Kanal miteinander verbunden sind, sondern jede einzelne Nutzerin mit einer gewissen Anzahl an anderen Nutzern und Nutzerinnen Verbindungen hat. Und dann verbreiten sich Nachrichten über das Bitcoin-Netzwerk nicht wie ein Anschlag am schwarzen Brett, sondern eher mehr so wie so ein Gerücht. Wir sind ja bei Wei Dai mit dem Problem geendet, dass bei B-Money auf einmal das gleiche Pseudonym in unterschiedlichen Datenbanken unterschiedliche Kontostände haben könnte. Und dieses Problem würde sich ja, könnte man meinen, noch verschärfen. Ja, wenn sich diese Nachrichten wie ein Gerücht verbreiten. Dafür hat halt Nakamoto diese Lösung, dass immer nur die längste Liste, also Blockchain, dass immer nur die längste, die gültige ist. Und wann immer ein Teil des Netzwerks irgendwie feststellt, dass ein anderer Teil des Netzwerks eine längere Liste hat, dann verwirft er seine Liste und nimmt die längere Liste und arbeitet daran weiter. Und dadurch gibt es dann halt immer nur eine Transaktionsliste. Das ist ja im Prinzip auch, glaube ich, was wir gerade angesprochen haben. Ein Problem bekommt man bei diesem System natürlich dann, wenn jemand einfach eine Transaktionsliste erfindet, die dann halt länger ist als alle anderen, weil dann würde diese Liste ja einfach alle anderen Listen ersetzen und diejenige, die die Liste gefälscht hätte, könnte sich lustig von allen anderen Konten Bitcoins überweisen. Und damit das nicht passiert, bedarf es ja eines Verifikationsmechanismus für die Transaktionen. Und diesen Verifikationsmechanismus verbindet Nakamoto dann mit der Geldschöpfung durch die Lösung von Rechenproblemen. Nakamoto hat dafür einen Typ von Rechenproblem ausgewählt, den sogenannten Hashcash-Algorithmus. übermäßige Details erspare ich jetzt auch mal an dieser Stelle. Zwei Sachen sind wohl wichtig. Zum einen die richtigen Ergebnisse, also ob ein Ergebnis eines Hashcast-Rätsels stimmt, ist sehr einfach zu überprüfen. Also es ist für einen Computer überhaupt kein Aufwand, es nachzurechnen. Es gibt aber keine Möglichkeit, ein Hashcash-Rätsel mit mathematischer Lösung, mit mathematischer Logik zu lösen. Alles, was ein Computer machen kann, ist immer wieder raten und dann selber zu überprüfen, ob das, was er geraten hat, denn eine richtige Lösung wäre. Und wenn nicht, halt nochmal zu raten und wenn doch, dann halt die Lösung einzusenden. Außerdem kann man bei Hashcash-Rätseln noch die Schwierigkeit anpassen, indem man, einschränkt, was als richtige Antwort durchgeht. Jetzt wird vom Bitcoin-Netzwerk immer dann ein neues Hashcash-Rätsel generiert, wenn das letzte gelöst worden ist. Der variable Teil dieses Rätsels, also der Teil, der das neue Rätsel vom alten unterscheidet, generiert sich im Prinzip aus einer bestimmten Anzahl der ausstehenden, nicht verifizierten Transaktionen und wird dann dieses neue Rätsel gelöst. Dann werden die Transaktionen, diese bestimmte Anzahl, dieses bestimmte Set, die Grundlage des Rätsels gebildet haben. Diese Transaktionen werden dann in den Ledger eingetragen, gemeinsam mit der Lösung des Rätsels. Und dann kann jeder Computer nachrechnen, und das ziemlich aufwandslos, dass diese eingetragenen Transaktionen nicht erfunden worden sind, sondern dass die tatsächlich verifiziert sind und dass die auf diese Blockchain gehören, weil ja dieses Ergebnis des Hashcash-Rätsels daneben steht. Ja, genau. Und diese Rechner des Bitcoin-Netzwerks konkurrieren darum, die schnellste richtige Lösung für das jeweils aktuelle Rätsel zu finden. Und wer das Rätsel als erstes löst, erhält dann das neu geschöpfte Geld sowie optional noch eine Überweisungsgebühr. Nun würde ja mit zunehmender Rechenleistung die Geschwindigkeit, mit der Überweisungen getätigt werden, auch zunehmen und damit auch die Geschwindigkeit, mit der neues Geld geschöpft wird. Wäre Bitcoin nicht so geschrieben, dass es die Schwierigkeit automatisch anpasst. Also Bitcoin ist so geschrieben, dass es sicherstellt, dass im statistischen Mittel nur alle 10 Minuten ein so ein Paket von Überweisungen verifiziert wird. Und wenn das Netzwerk leistungsstärker und schneller wird, dann erhöht sich die Schwierigkeit. Und umgekehrt auch, wenn Computer aus dem Netzwerk austreten würden und die Leistung sich verringert, würde das Rätsel wieder einfacher werden. Und hier stoßen wir dann halt auch auf die Gründe, warum Bitcoin für so Mikrotransaktionen, für die es ja angeblich irgendwie da ist, eigentlich überhaupt nicht geeignet ist. Denn die Zahl der Transaktionen pro Zeitabschnitt ist halt stark limitiert. Das zum einen. Und zum anderen führt die Konkurrenz zwischen den Rechnern automatisch dazu, dass der Strom, die benötigte Rechenleistung und damit dann auch der Stromverbrauch immer weiter zunehmen. Also wenn nur ein kleiner Heimrechner in diesem Netzwerk hinge und alle Rätsel lösen würde, dann würde der kaum Strom brauchen. Wenn da aber 700 Serverfarmen drin hängen, dann brauchen die jede Menge Strom und die haben ja die Schwierigkeit des Rätsels nach oben getrieben. Und dann wird es halt natürlich auch total unattraktiv, wenn man dafür irgendwie 10 Minuten lang eine Serverfarm betreiben muss, wo man irgendwie 100 Euro für Strom rauskloppt, ist es halt unattraktiv, 2000 Überweisungen über 3,5 Cent zu tätigen. Und vor allem, wenn man sich dann noch feststellt, dass dieser Block Reward, der sogenannte, also das neu geschöpfte Geld irgendwann wegfällt und dann nur noch die Transaktionsgebühren bleiben als Finanzierungsmöglichkeit für den Betreiber einer Serverfarm, dann ist irgendwie klar, so, es ist nicht attraktiv, so super kleine Transaktionen zu tätigen. Und es ist genauso unökonomisch wie mit den Systemen, die wir vorher hatten. Wir kommen jetzt am Ende nochmal zur Geldpolitik hinter Bitcoin. Weil ja, was die Geldpolitik angeht, also wie Geld entsteht, welche Geldmenge verfügbar wird, da hat Nakamoto einen sehr anderen Ansatz als Dai, das in seinen beiden Vorschlägen irgendwie ausarbeitet. Denn bei Nakamotos Bitcoin gibt es weder eine unbegrenzte Geldschöpfung, wie in Dais erstem Vorschlag, noch gibt es irgendwelche Abstimmungen darüber, welche Menge an Geld neu zu schöpfen sei. Stattdessen steht bei Bitcoin einfach von Anfang an im Programmiercode festgeschrieben, es wird 21 Millionen Bitcoins geben, keinen mehr und keinen weniger. Und die Ausschüttung von neuen Bitcoins bei jeder Verifikation nimmt nach diesem im Programmcode festgeschriebenen Schema auch beständig ab, bis zu dem Punkt, wo es halt für die Verifikation gar keine neu generierten Bitcoins mehr gibt, sondern halt nur noch die Transaktionsgebühren. Und ja, ich hoffe, es ist jetzt irgendwie klar geworden, warum diese Designentscheidungen zwangsläufig quasi dazu führen, dass Mikrotransaktionen mit Bitcoin Quatsch sind. Und ich glaube, hier lässt sich sehen, dass eine andere Sache, die nicht so sehr nach vorne getragen würde im ganzen Diskurs im Bitcoin, doch von enormer Wichtigkeit ist. Dieses Design der Geldpolitik bei Bitcoin lässt, finde ich, auf die klassische libertäre Sorge im Hinblick auf die Geldpolitik schließen, nämlich die riesige Angst vor der Inflation, dem Verfall des Wertes von Geld und in diesem Zusammenhang die riesige Angst vor übermäßiger Geldschöpfung, denn wenn mehr Geld da ist, dann fällt der Preis des Geldes. Das hatten wir bei Friedman schon angesprochen. Der Monetarismus ist sicherlich um vieles, vieles, vieles komplizierter als wir legen einfach ein Maximum an maximal verfügbaren Geldeinheiten fest. Aber so die politische Grundtendenz darunter ist beiden gemein. Auch bei so jemandem wie Hayek haben wir eine Angst vor der Inflation, weshalb er ja am liebsten den Staaten auch das Geldmonopol entziehen würde. Ich habe auch im Eingang ja schon mal erwähnt, Inflation ist eigentlich schlecht für die Leute, die Geld haben, oder noch viel schlechter für diejenigen, die es verleihen, also sprich für Investoren. Und beim Bitcoin zeigt sich in der Limitierung der Geldmenge der konservative kapitalistische Geist, der dem Libertarismus doch innewohnt, am deutlichsten. Und sie klärt auch, glaube ich, am besten, warum Bitcoin halt nicht geworden ist, was es vorgeblich werden wollte, sondern das, was es tatsächlich ist. Bitcoin ist nämlich viel mehr ein Wertspeicher, denn ein Zirkulationsmittel. Bitcoin hat, glaube ich, eigentlich keine neuen Märkte entstehen lassen oder irgendwie die Wirtschaftsaktivität groß stimuliert. Bitcoin ist vielmehr ein Zufluchtsort, so ein Hort, in dem Menschen, die in anderen Teilen der Wirtschaft Geld verdient haben, dieses Geld dann speichern können, um sich vor dem Verfall des Wertes, ohne sich irgendwie darum sorgen zu müssen, dass der Wert verfällt. Es handelt sich also eigentlich um eine Technologie, die den Besitz von Besitzenden schützen soll und nicht irgendwie darum, dass effektive Kooperation innerhalb einer Gemeinschaft möglich werden soll, wie das bei Wei Dai dann irgendwie klingt, oder eine Technologie, um die Privatsphäre von Wirtschaftssubjekten zu schützen, wie das Eric Hughes immer so betont. Da passt es dann auch ganz gut ins Bild, dass die meisten Eigentümerinnen von Bitcoins auf diese Privatsphäre offensichtlich keinen Wert legen, wenn sie ihre Bitcoins halt irgendwie über Banken oder Trading-Apps oder sonstige Finanzdienstleister erwerben, dann haben sie diese Anonymität natürlich nicht. Also zum einen sind diese Finanzdienstleister natürlich trusted third parties und zum anderen sind das legale finanzwirtschaftliche Unternehmen und die sind verpflichtet gegenüber Staaten, gegen gewisse Daten über ihre Kundinnen und Kunden zu speichern und im Zweifel auch weiterzuleiten. Also diese ganze Bargeldrhetorik entpuppt sich am Ende eigentlich als Farce. Und ich will denen jetzt nicht absprechen, dass die da wirklich dran geglaubt haben. Also einige der Autoren, die wir hier jetzt heute besprochen haben. Aber ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass andere Überlegungen sind irgendwie wichtiger gewesen. Und naja, die Realität des Bitcoin könnte ja vielleicht dann irgendwie zeigen, wie inkompatibel diese verschiedenen Ansprüche an Geld, nämlich zum einen Wertspeicher zu sein und zum anderen ein Zahlungs- und Zirkulationsmittel zu sein, wie widersprüchlich diese beiden Ansprüche an Geld sein können. Und dann könnte man von hier aus ja vielleicht ganz schön darüber nachdenken, wie sowas wie Geld, Marktwirtschaft, Kapitalismus, wie diese Dinge eigentlich miteinander zusammenhängen. Und ob nicht vielleicht sogar Marktwirtschaft und Kapitalismus sich teilweise widersprechen. Damit bin ich dann aber wirklich am Ende des Vorkasts angekommen. Hier verlassen wir den Grund von Beobachtungen und Analysen und begeben uns in reine Spekulationen.